Zum Tag des leuchtenden Sterns fand in der Demokratischen Republik Kongo ein Festtreffen, in Rumänien eine Leseveranstaltung über das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-il und in Äthiopien ein Seminar über seine Verdienste statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Massen in diesen Ländern. Das peruanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il veranstaltete jüngst im Gebäude der KP Rote Heimat eine zentrale Kundgebung Perus.